Alltagschinesisch in der Muttersprache Chinesisch lernen. 用你的母语学汉语，每日汉语。 Hallo, 大家好 ，Willkommen zu Alltagschinesisch. Ich bin Xiaolan. 大家好 ，Ich bin Thomas. In der letzten Lektion haben wir über die Morgengymnastik gesprochen. Hier eine kurze Wiederholung. 该起床了 ，Zeit zum Aufstehen. 该起床了。 早上的空气真好。Die Morgenluft ist wirklich gut. 早上的空气真好。 我们去散散步吧。Lass uns einen Spaziergang machen. 我们去散散步吧。 我天天都来。Ich komme jeden Tag hierher. 我天天都来。 Hören wir uns nun noch einmal die gesamten Dialoge der letzten Lektion. 该起床了，别睡了。 我还困着呢。 早上的空气真好。 现在北京的空气越来越好了。 我们去散散步吧。 好，我喜欢散步。 大爷，您经常晨练吗？ 对，我天天都来。 Das war die Wiederholung. Weiter geht es mit der heutigen Lektion. 你喜欢什么运动？你会游泳吗？运动有益于身体健康。我喜欢打沙滩排球。 你喜欢什么运动？你会游泳吗？运动有益于身体健康。我喜欢打沙滩排球。 Interessierst du dich für Sport, Thomas? Naja, als ich noch etwas jünger war, habe ich viel Sport gemacht. Heute schaue ich lieber vom Sofa aus zu. Warum fragst du? Nun, in der heutigen Lektion sprechen wir über Sport. Klingt gut. Und welche Sportart magst du besonders? Ich spiele gerne Basketball. Wirklich? Und wie frage ich danach auf Chinesisch? Du kannst fragen, 你喜欢什么运动? 你喜欢什么运动? 你 du 你 喜欢 mögen 喜欢 什么 welche 什么 运动 sport 运动 你喜欢什么运动 你喜欢什么运动 Welche Sportart magst du? 你喜欢什么运动 我喜欢踢足球你呢 我喜欢游泳 Wie ist es mit dir, Thomas? Kannst du schwimmen? 你会游泳吗? Ja, das kann ich. 你, du. 你. 会 heißt können. Damit wird ausgedrückt, einer Sache oder einer Fähigkeit ausüben zu können. Auf 会 folgt daher auch üblicherweise ein Verb. 会. 游泳, schwimmen. 游泳. 你会游泳吗? 你会游泳吗? Kannst du schwimmen? 你会游泳吗? 我会游泳。 Ja, es heißt auch oft, Sport ist wichtig für das Leben. Und ich bin der Meinung, dass Sport gesund macht. Sehr schön gesagt. Auf Chinesisch sagt man auch, 运动有益于身体健康。 运动有益于身体健康。 运动, das heißt Sport oder auch Bewegung. 运动. 有益, nützlich oder vorteilhaft. 有益. 于 heißt hier für. 于. 身体 bedeutet Körper. 身体. 健康, Gesundheit. 健康. 运动有益于身体健康. 运动有益于身体健康. Sport ist gut für die Gesundheit. 你经常锻炼身体吗? 是的,运动有益于身体健康。 Xiaolan, wir wollen dieses Wochenende an den Strand. Wie sage ich Strand auf Chinesisch? Strand heißt 沙滩. Sandstrand-Schatan. Genau, und nach dem Schwimmen möchtest du vielleicht am Strand etwas spielen, zum Beispiel Beachvolleyball. Richtig, Volleyball heißt Paiqiu. Paiqiu. Gut, und Strand kennen wir schon, Shatan. Beachvolleyball heißt also Shatan Paiqiu. Shatan Paiqiu. Und wie sage ich, ich spiele gerne auf Chinesisch? Das heißt, 我喜欢打. Ich spiele gerne Beachvolleyball, heißt also 我喜欢打沙滩排球. 我喜欢打沙滩排球. 我, ich. 我. 喜欢, mögen. 喜欢. 打, spielen. 打. 我喜欢打沙滩排球. Ich spiele gerne Beachvolleyball. 我喜欢打沙滩排球. 我喜欢打沙滩排球. 我也喜欢打沙滩排球. Wiederholen wir nun kurz einige Sätze der heutigen Lektion, bevor wir uns alle Dialoge noch einmal anhören. 你喜欢什么运动? 你喜欢什么运动? 喜欢, mögen. 喜欢. 什么运动? Welche Sportart? 什么运动? 你喜欢什么运动? 你喜欢什么运动? Welche Sportart magst du? 会游泳 heißt wörtlich schwimmen können. 会游泳. 你会游泳吗? 你会游泳吗? Kannst du schwimmen? Weiter geht es mit 运动, Sport. 运动. 有益, nützlich oder vorteilhaft. 有益. 身体健康, körperliche Gesundheit. 身体健康. 运动有益于身体健康. 运动有益于身体健康. Sport ist gut für die Gesundheit. 我喜欢打沙滩排球. 我喜欢打沙滩排球. 打, spielen. 打. 沙滩排球. Beach volleyball. 沙滩排球. 我喜欢打沙滩排球. Ich spiele gerne beach volleyball. 我喜欢打沙滩排球. Und hier noch einmal alle Dialoge der heutigen Lektion. 你喜欢什么运动? 我喜欢踢足球, 你呢? 我喜欢游泳, 你会游泳吗? 我会游泳. 你经常锻炼身体吗? 是的, 运动有益于身体健康. 我喜欢打沙滩排球. 我也喜欢打沙滩排球. Das war unsere heutige Lektion. Wie immer aber an dieser Stelle noch unsere Hinweise zur chinesischen Kultur. In China sind die meisten Wohnviertel und Parks mit verschiedenen Sportgeräten ausgestattet. Die Anwohner können daher gleich um die Ecke etwas Sport treiben oder dazu in einen nahegelegenen Park gehen. Den Chinesen ist die Wichtigkeit der körperlichen Gesundheit sehr bewusst. Eine Vielzahl von Sportarten und Übungen werden ausgeübt. Je nach eigenen Vorstellungen und Ansprüchen kann man sich also für einen bestimmten Sport entscheiden und diese im Freien an den bereitstehenden Geräten ausüben. Dazu zählt natürlich Joggen oder Spaziergänge machen, aber auch Kraftsport, Schwimmen, Yoga, Tai Chi, Bergsteigen, Klettern, Reiten, Golf und viele andere Sportarten sind möglich. So viel zur heutigen Lektion. Wie immer aber noch eine Quizfrage. Wie sagt man, kannst du schwimmen auf Chinesisch? Wenn Sie die Antwort wissen, dann senden Sie uns doch eine E-Mail an gr@chi.com.cn. Mehr Informationen zu dieser Reihe finden Sie auf unserer Webseite unter german.cri.cn. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. 再见. 再见. Thank you.